Oh, Niemandsland, Niemandsland forever. Ah, trabanda. Men. 91. Punto. 4. Barcelona. Barcelona. Barcelona. Realidad. Esto no me sirve como funda, señora. Was uns verbindet und verkündet, bleib nicht stumm, ein kleines Stück Lyrics and Music gegen die Vereinzelung. In jedem Ton liegt eine Hoffnung, eine Aktion. In jedem Klang, in jedem Ton liegt eine Hoffnung auf einen neuen Zusammenhang. Hier ist ein Lied, das uns verbindet und es fliegt durchs Treppenhaus. Ich hab den Boden schwarz gestrichen, wie komm ich aus der Ecke raus? Aus jedem Ton spricht eine Hoffnung, Transformation. Aus jedem Klang, aus jedem Ton spricht eine Hoffnung auf einen Neuanfang. Und wenn ich dann schweigen müsste bei der Gefahr, die mich umgibt, und wenn ich dann schweigen müsste, dann hätte ich umsonst gelebt. So, es ist kurz vor acht. Die Schiffssirenen vom Hafen dröhnen. Die Leute begeben sich langsam auf ihre Balkone. Und hier und da beginnen schon die ersten Leute in die Hände zu klatschen. Der Applaus beginnt. Mittlerweile ist es kurz vor acht. Auf den Straßen vereinzelt Leute. Ich selber befinde mich hier im Zentrum von Barcelona. Und jetzt kommen auch unsere Nachbarn von gegenüber. Unsere Nachbarin von rechts, Lauda, ist auf den Balkon gekommen. Ich grüße, ich winke. Und so langsam nimmt die Nachbarschaft teil am Applaus für die Angestellten und Bediensteten in den Krankenhäusern, Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Krankenpfleger, Krankentransportfahrerinnen. Die alle werden hier mit einer Hommage, mit einer Ehrung und einem Ehrenapplaus bedacht. Und das ist wunderbar. Wir gehen jeden Abend um 8 Uhr in ganz Spanien und besonders hier in Barcelona im Zentrum auf die Balkone. Und ich berichte halt ein bisschen von der Stimmung hier in der Stadt unter der Coronavirus-Ausgangssperre. Ich lege mal gerade ab und applaudiere auch. Niemandsland Coronavirus Tagebuch. Es ist Karfreitag hier im Niemandsland auf dem Balkon in der Calle Reig Condal im Zentrum von Barcelona. Und bevor wir gleich irgendwann wieder anfangen zu klatschen und das Krankenhauspersonal loben und ihnen eine Hommage bieten, eine Zustandsbeschreibung hier in der Stadt. Gegenüber auf dem Dach haben sich junge Leute versammelt zum sogenannten Roof Walking, also Dachwandern. Die gehen da eine halbe Stunde im Kreis auf dem Dach hin und her, auf der Dachterrasse wohlgemerkt. Sehr schön, manche haben Musik dabei und vergnügen sich. Heute ein kühler, aber sehr freundlicher Tag. Neben der Coronavirus-Krise geschehen natürlich auch noch andere Dinge. Und zwar geht es um das Barça-Gate. Da gibt es nämlich einen Machtkampf. Das ist die Top-Meldung heute außerhalb der Corona-Meldungen. 6 Clubdirektoren treten beim FC Barcelona zurück. Hat Barças Clubpräsident Lionel Messi und Pep Guardiola diffamieren lassen? Das ist die große Frage. 6 Clubdirektoren beklagen mangelnde Aufklärung und ein schlechtes Handling der Corona-Krise. Nach ihrem Rücktritt wollen sie Neuwahlen. Beim spanischen Fußballmeister FC Barça sind 6 der 19 Vereinsdirektoren aus Protest gegen den Führungsstil des Präsidenten Josep Bartomeu von ihren Ämtern zurückgetreten. Wie gesagt, sie fordern Neuwahlen. Die beiden Vizepräsidenten Emili Rousseau und Enrique Tombas sowie Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont und Jordi Glasamilia begründeten ihren Rücktritt in einem offenen Brief, der am heutigen Freitag in verschiedenen Internetzeitungen erschien. Hier in Spanien erscheinen heute keine Zeitungen, das muss man sagen. Karfreitag ruht die Presse. Aber im Internet haben die Zeitungen natürlich ihre Seite geöffnet. Der gemeinsame Rücktritt sei einerseits eine Reaktion auf die Mängel bei der Aufarbeitung des sogenannten Barça-Gate. Bartomeu soll das Unternehmen 13 Ventura für eine Millionensumme beauftragt haben, ehemalige und aktuelle Vereinsmitarbeiter, darunter Superstar Lionel Messi und Ex-Coach Pep Guardiola, gezielt in den sozialen Medien zu diffamieren, um die Vereinsführung in der Öffentlichkeit zu stärken und in ein gutes Licht zu rücken. Zum anderen beriefen sich die 6 auf Dissonanzen im Umgang des Clubs mit der Corona-Krise. So hatten die 10 Verhandlungen mit den Profis um einen Gehaltsverzicht hohe Wellen geschlagen. Auch in diesem Punkt fühlten sich die Barça-Profis durch die Vereinsführung in ein schlechtes Licht gerückt. Nun ja, hier kann man natürlich verschiedener Meinung sein. Die Millionäre und Milliardäre, Messi gilt ja mittlerweile schon als Milliardär, die wollten möglichst wenig von ihren Millionen abgeben. Und da kann man sagen, da standen sie wirklich in der Öffentlichkeit schlecht da. Gut, aus dem Coronavirus geplagten Barcelona noch ein paar positive Sachen. Die Straße ist sehr leer. Man sieht keine Touristenmassen, die sonst an einem normalen Ostern die Straßen wirklich wie eine nicht enden wollende Prozession durchziehen würden, mit Street-Eating, Street-Running. Es wäre alles voll mit diesen kleinen fürchterlichen Scootern und Elektrofahrzeugen. Und das Osterpublikum aus 150.000 Ländern wäre hier und würde mit ihrem absurden Konsumverhalten natürlich auch die ganze Stadt wieder in eine Smogwolke verwandeln. Die Taschendiebe hätten natürlich auch ihr großes Festival hier und diese ganzen hässlichen Szenen, die man sieht, mit Handtaschen wegreißen und was da alles so passiert. Das ersparen wir uns dieses Jahr und das macht uns eigentlich sehr, sehr froh. Die Luft ist sehr sauber hier im Zentrum von Barcelona. Oben auf dem Dach übrigens, auf einem anderen Dach, geht ein Vater mit seinem Baby, das hat er vor die Brust geschnallt, spazieren und genießt die helle Nachmittagssonne mit einem Roof-Walking, wie man das nennen könnte. Gut, wer jetzt schlechte Laune hat, sind die kleinen Straßendiebe, die kleinen Taschendiebe. Die rennen völlig verstört, zum Teil durch die leeren Straßen und wissen nicht, wo sie hingreifen sollen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Unser Coronavirus-Tagebuch. Au gut. Tschüss. Von der Lamp, das schrille Pfeifen, einsam jagt sie durch die Nacht. Ein stiller Regen lässt mich glauben, dass ich es bin, wofür sie's macht. Schau zurück, das bin ich schon gefahren. Mein Weg ist alles, alles, was ich weiß. Mein Zug so lang, wie ich gebraucht ein Jahr. Und kaltes Sternlicht vor mir auf dem Gleis. Ich denk an Frauen und denk an Kinder. Die Augen zu, ich seh sie kaum. Der schwarze Rauch von dieser Dampflok schwankt wie ein Strauß aus nem zerbrochenen Traum. Schau zurück, das bin ich schon gefahren. Mein Weg ist alles, alles, was ich weiß. Mein Zug so lang, wie ich gebraucht ein Jahr. Und kaltes Sternlicht vor mir auf dem Gleis. Ein Mann, der lebt, nur um zu wandern, ist wie eine Uhr. Ohne Kontakt zur Zeit. Ein Mann, der fährt und fährt weg von den anderen, ist wie ein Lied, das sich nicht reimt. Schau zurück, das bin ich schon gefahren. Mein Weg ist alles, alles, was ich weiß. Mein Zug so lang, wie ich gebraucht ein Jahr. Und kaltes Sternlicht vor mir auf dem Gleis. Mein Zug so lang, wie ich gebraucht ein Jahr. Und kaltes Sternlicht vor mir auf dem Gleis. So, hier von der Straße, die Situation in Spanien, die ist immer noch nicht ganz gelöst. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine Entspannung der Lage oder der Situation. Das Gesundheitspersonal in Spanien ist immer noch angespannt, prekär und auch, warum nicht, das muss man sagen, bedroht. 14% der Angestellten in spanischen Kliniken haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das ist keine Kleinigkeit. Für die Erkrankten gibt es immer weniger Personal. Ein Riesenproblem nach den ganzen Kürzungen hier der letzten 10, 15 Jahre. Rafael Benjino fragt sich immer wieder, wie er sich wohl angesteckt hat. Ich habe immer Schutzkleidung getragen, erklärt der 35-jährige Arzt aus der Notaufnahme im Krankenhaus Infanta Leonor im Madrider Arbeiterviertel Vallecas. Seit knapp 2 Wochen ist er mit Covid-19 zu Hause. Husten, Verlust des Geruchs und Geschmackssinns. Die Krankheit verlief zum Glück glimpflich. Benjinho wartet nun auf das Testergebnis. Sobald es negativ ist, will er wieder arbeiten. Er wird dringend gebraucht. Das Krankenhaus hat derzeit dreimal so viele Patienten wie die eigentliche Kapazität. Auf so etwas kann niemand vorbereitet sein, ist sich Benjinho sicher. Nach einer kurzen Pause fügt er dann hinzu, vor 10 Jahren, vor den Kürzungen im Gesundheitssystem im Rahmen der Eurokrise, waren wir wesentlich besser aufgestellt. 4.000 Stellen und 3.000 Betten wurden allein in der Region Madrid gestrichen. Auch bei den Materialvorräten macht sich das Sparen bemerkbar. Die guten Schutzausrüstungen waren schnell aufgebraucht, sagt der Notarzt. Dann kamen neue, von viel schlechterer Qualität. Und wir mussten die Kittel und auch die Masken mehrmals benutzen, berichtet er. Das verstößt gegen die Schutzbestimmungen im Fall von hochansteckenden Krankheiten wie Covid-19. In einigen Krankenhäusern wurden zeitweise die Wegwerfkittel gar gewaschen und desinfiziert. Schutzschilder, die das Gesicht abdecken und Teile zur Beatmung, werden vielerorts von Unternehmen und Privatpersonen gespendet, die sie auf 3D-Druckern herstellen. 14% der Angestellten, wie gesagt, in Spaniens Kliniken, Ambulanzen und Gesundheitszentren haben sich angesteckt. In Italien sind es 8%, in China 4%. 10 Ärzte, eine Krankenschwester und eine Hilfskraft sind in den vergangenen Wochen in Spanien am Coronavirus verstorben. Das Personal wird durch die Ansteckung dezimiert. Es gibt immer weniger Fachkräfte, die sich um die Kranken kümmern, sagt Marisol Castro, gesundheitspolitische Sprecherin der Gewerkschaft Comisiones Obreras in Madrid, der Region mit den meisten Corona-Fällen in Spanien. Mittlerweile werden selbst Krankenpflegerschüler aus dem letzten Jahrgang eingestellt. Mangels offizieller Angaben durch die konservative Regierungsregierung in Madrid trägt die Gewerkschaft selbst Daten zusammen. Demnach haben sich in Madrid mindestens 8.700 Mitarbeiter in Kliniken, Ambulanzen und Gesundheitszentren angesteckt. In Benjinhos Krankenhaus waren es am vergangenen Wochenende 301. Vermutlich übertragen wir den Virus längst innerhalb der Belegschaft, sagt Mar Ruiz. Die 48-jährige Intensivpflegerin ist eine der 447 Infizierten an der Universitätsklinik Ramón y Cajal im Norden der spanischen Hauptstadt. Wir haben schnell kaum mehr Material, berichtet sie. Die hochwirksamen FP2- und FP3-Masken gibt es nur auf der Intensivstation. In der Notaufnahme und den Stationen meist nur die einfachen chirurgischen Papiermasken. Auf den Stationen fertigen sie teilweise Schutzkleidung aus Müllsäcken, während auf der Intensivstation minderwertige Kittel ausgegeben werden, sagt Ruiz. Am allerschlimmsten treffe die Krise das Hilfspersonal. Sie haben nur Papiermasken und Handschuhe, wenn sie Betten umherschieben oder reinigen. Schutzkittel gibt es keine. Die Lage habe sich in den letzten Tagen leicht verbessert, berichtet die Krankenschwester, die ständig mit ihren Kollegen in Kontakt steht. Die Zentralregierung hat jetzt das gemacht, was die regionalen Behörden verpasst haben. Sie hat die nationale Produktion von Masken und auch von Beatmungsgeräten in die Wege geleitet und Kittel sowie Millionen von chirurgischen Masken in China gekauft. Das neue Material ist furchtbar, berichtet Alicia Garcia. Die 42-jährige OP-Schwester hat nach 17 Tagen Covid-19 überwunden und ist zurück an ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus Infanta Sofia in einem nördlichen Vorort Madrids. Die Masken, die wir haben, rufen Verletzungen an den Ohren und der Nase hervor, sagt Garcia. Allzu sehr beschweren möchte sie sich dennoch nicht, denn immerhin gibt es wieder Material. Doch der Engpass ist längst nicht überwunden. In normalen Zeiten braucht eine Pflegerin bei Betreuung von 3 isolierten Patienten 50 chirurgische Masken am Tag, rechnet Garcia vor. Mit dem Coronavirus müsste eigentlich jede Pflegekraft auf den Stationen diese Menge an Masken haben. Bei uns hat sich jeder 5. angesteckt, berichtet Ruben Herrera, Pfleger in der Notaufnahme an der Universitätsklinik in der Madrider Kleinstadt Alcalá de Henares. Anders als 373 seiner Kollegen blieb der 35-Jährige bisher verschont. Kaum eine Klinik in Spanien hat so eine Welle an Covid-19-Fällen erlebt wie die in Alcalá. Die Kinderklinik wurde mit Covid-Patienten belegt, der Saal für Krankengymnastik und die Bibliothek mit Betten vollgestellt. Betten auf den Gängen, auf dem Boden liegende Kranken, Patienten in Rollstühlen und Sesseln in den Warteräumen. Wir hatten Fälle, die 3 bis 4 Tage im Sitzen behandelt werden mussten, sagt Herrera. Manchmal hätten bis zu 150 Patienten in der Notaufnahme auf ein Bett gewartet. Langsam geht der Andrang zurück, sagt Herrera. Der Alarmzustand mit seiner Ausgangssperre zeigt wohl Wirkung, fügt der Pfleger hinzu. Wie all seine Kollegen schaut er Tag für Tag auf die Kurve der Neuansteckungen in der Hoffnung, sie könnte endlich dauerhaft nach unten weisen. Warum habe ich keine Basecap aufgezogen? Weiß ich auch nicht. Ich Idiot. So, Bestandsaufnahme, Teil 1 von 3, was ich nicht habe. Ich habe keine Schokoladenseite, keine Macht, keine Kneipe, keinen Plan B, keinen Plan A, keinen Wunschpunkt, wenn ich Gatzmas sag, kein gutes Bauchgefühl, weil ich's mit Hunger verwechsel. Ich habe kein Ordnungsempfinden, obwohl ich Ordnung sehr schätze. Ich habe keinen Swag, kein Sixpack, keine Big Band Nickname Big Mac. Ich habe keine Straße, kein Bezirk, keinen Block. Ich bin nicht bei Tinder, hab auch sonst nie gevloggt. Ich hatte nie genug Mut, beim Flaschendrehen die Flasche zu drehen. Ich hab noch nie Sternschnuppen, nie Glühwürmchen, nie Titanic gesehen. Ich kann nicht name-droppen, Party hoppen, nicht Smalltalken, Moonwalken. Ich hab keinen X-Faktor, egal ist nur ein Wort mit einem X davor. Mein Facebook ist nicht die Chronik von Narnia. Wer weiß, vielleicht hab ich kein Karma. Bestandsaufnahme, Teil 2 von 3, was ich hab, aber nicht will. Ich hab so bescheuert viel Angst, mich falsch zu entscheiden, irgendwo wegzugehen, wenn ich mir eigentlich gerade nur wünsche zu bleiben. Angst, Fehler zu machen, auch wenn ich weiß, dass sie wichtig sind. Angst, zu spät zu bemerken, welche Wege doch richtig sind. Angst davor, wie schnell Zeit vergeht, dass ich sie nicht richtig nutze. Angst, dass ich nicht umsetzen kann, was mir eigentlich lange bewusst ist. Und was ich noch hab, ist das Gefühl, alle anderen sind besser. Oder wenigstens etwas, denn ich muss leider ziemlich oft feststellen. Millionäre sind reicher, alte Menschen sind weiser. Luft ist luftiger, leichter, Äpfel fruchtiger, reifer. Das Meer viel berauschender, Einhörner flauschiger, Kleber ist klebriger, Bäume sind ewiger als ich. Und ich mag dich mehr als du mich. Bestandsaufnahme Teil 3 von 3, was ich hab. Ich hab so viele Dinge, viel mehr als ich her und vertrage. Mehr Schmuck als ich eigentlich trage. Und ein Einrad, mit dem ich nie fahre. Ich hab Augen, die was ich betrachte, auch tatsächlich sehen. Und Beine, die stolpern und tanzen oder tatkräftig gehen. Ich hab mein Leben, das endlich ist und nicht selbstverständlich ist. Eine Seele, vielleicht, auch wenn der Gedanke befremdlich ist. Ich hab noch was, das vergesse ich oft, dann muss ich mich wieder besinnen. Ich hab tausend Gründe zum Lachen, bloß einen zum Weinen, vor allem so viel zu gewinnen. So viel zu gewinnen, ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Und ich weiß, ich hab dich nicht, und doch hab ich mehr als gedacht. Ich bin glücklich. April, April, der macht, was will. Doch dann kommt Ballett, zu mucho ruido cuando spielst. April, April, der macht, was will. Doch dann kommt der Mai. Ich sage, juhai, im Niemandsland, param pam pai, bei Kontrabandai 91,4 FMI. Hi, la fai. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Kommen wir jetzt zu einem Interview, das ich am vergangenen Ostersamstag mit einem Arzt, der hier am Belvitsche Krankenhaus arbeitet, geführt habe. Wir wohnen zwar nur einen Häuserblock voneinander entfernt, aber wir haben uns dazu entschieden, das Interview via Skype zu führen. Hallo Thomas, vielen Dank dafür, dass du dich bereit erklärt hast, Niemandsland dieses Interview zu geben. Meine erste Frage, was macht ein deutscher Arzt an einem Krankenhaus in Barcelona? Hallo, Contrabanda, Radio Niemandsland. Mein Name ist Thomas Golder, wie du mich schon eingeführt hast. Ich bin Arzt, ich bin Chirurg am Krankenhaus in Belvitsche. Und das seit 14 Jahren. Wir sind 2006 hierher gekommen. Ich habe mich beworben, damals als Facharzt. Warum bin ich hier? Eigentlich wollte ich eine neue Sprache lernen und für ein oder zwei Jahre mir Barcelona anschauen. Und nach einem halben Jahr hat es mir so gut gefallen, dass ich froh war, dass ich einen festen Vertrag bekam. Und seit zwei Jahren habe ich sogar einen unbefristeten Vertrag in der Klinik. Warum hat es mir so gut gefallen? Weil das Niveau in der Klinik extrem hoch ist. Es ist eine sehr, sehr gute Gesundheitsversorgung hier in Spanien in der öffentlichen Krankenversicherung. Kurz zu meinem Curriculum. Ich habe in München, ich bin ein Bayer, das hört man vielleicht. Ich habe in München, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, ich habe in München studiert und habe dann in Tübingen angefangen zu arbeiten als Residente, habe meinen Facharzt gemacht in Bochum, weil ich mit einem Chirurgen von uns mitgegangen bin, der Chef wurde in Bochum, und habe 2 Jahre als Facharzt in Bochum an der Universität gearbeitet. Und seit 2006 bin ich hier und in unserer herrlichen Stadt Barcelona. Wir freuen uns. Und nach wie vor freue ich mich, bin ich sehr zufrieden, hier zu arbeiten. Wie gesagt, das Niveau ist sehr hoch. Warum ist das Niveau sehr hoch? Weil es hier eine Subspezialisierung gibt. Subspezialisierung bedeutet, man ist kein Allgemeinchirurg, man ist kein Viszeralchirurg hier, so wie ich das aus Deutschland kannte, sondern ich zum Beispiel bin spezialisiert in der kolorektalen Chirurgie. Das bedeutet, zu 80 oder 85% maligne Neoplasien des Kolons und zu 15-20% Enfermedad Inflammatoria, das heißt Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Mir fallen schon die Namen auf Deutsch nicht mehr ein. Oh, das klingt aber alles sehr gefährlich, Thomas. Ein wesentlicher Punkt dass ich hier bin, ist ein Arzt, der Professor Jaurieta, der hat mich damals hergeholt. Bei dem habe ich mich beworben. Der war der Klinikdirektor in Bevice. Er ist ein sehr berühmter Chirurg hier in Spanien. Er hat nämlich die erste Lebertransplantation in Spanien durchgeführt. Das war 1984. Und deswegen ist Bevice auch ein Zentrum für die Lebertransplantation. Ich persönlich habe mit der Lebertransplantation nichts zu tun. Ich bin kolorektaler Chirurg, mittlerweile auch in der Europäischen Gesellschaft für kolorektale Chirurgie bin ich Prüfer für ein europäisches Examen. Naja, und so bin ich hier und nach wie vor und bin ich sehr zufrieden. Dann kann sich Barcelona freuen, besonders die Bevölkerung, die krank ist, dass man so tolle Fachkräfte wie dich hier hat. Thomas, meine nächste Frage ist, wie ist die Situation heute am 28. Tag des Confinamiento, des Ausgehverbots nach fast 18.000 Coronavirus-Toten am Krankenhaus in Belvice und im Allgemeinen natürlich in dem Land. Wie würdest du die Lage einschätzen? Um es vorwegzuschicken, ich bin kein Spezialist für Coronavirus, ich bin ein Chirurg. Das bedeutet, für uns Chirurgen hat sich die Arbeit sehr, sehr reduziert. Mit dem Confinamiento ist unsere ganze OP-Tätigkeit komplett eingestellt worden. Geplante OPs werden seit über 3 Wochen nicht mehr durchgeführt. Und unser Krankenhaus hat sich in ganz kurzer Zeit in ein Krankenhaus hauptsächlich für Coronavirus-Infizierte verwandelt. Das ging so, wir haben insgesamt 19 Stockwerke, Patienten bis zum 17. Stock und ab dem 17. Stock sind langsam jede Station aufgefüllt worden mit eine nach der anderen mit Coronavirus-infizierten Patienten. Und innerhalb von 2 Wochen war das Krankenhaus bereits beim 7. Stock. Ab dem 4. Stock sind die OPs und sind die Intensivstationen, sodass also die Situation vor 2 Wochen war sehr am 14. Tag des Confinamento, war, glaube ich, der kritischste Moment. Es sind bei uns im Krankenhaus Intensivbetten neu aufgemacht worden. Wir haben, glaube ich, ungefähr 65 Intensivbetten im Krankenhaus zu normalen Zeiten. Das ist erhöht worden auf 160 Intensivbetten. Und in den letzten 10 Tagen ist es weiter ausgebaut worden. Wir haben das Glück, dass wir einen neuen Trakt haben für neue OPs, der ganz frisch eingeweiht wurde im letzten September, sodass wir sowohl die alten Infrastrukturen als auch die neuen Infrastrukturen noch benutzen können. Deswegen konnten wir so viele neue Intensivbetten geschaffen werden. grundsätzlich gab es bei uns nie eine Situation der völligen Überlastung, des Chaos. Es war alles viel Arbeit, es war aber alles sehr kontrolliert und sehr gut organisiert. Als nahezu Außenstehender, wie gesagt, ich bin Chirurg, hatte ich nie das Gefühl, dass irgendein Chaos ausgebrochen wäre. Unsere ganze Urgencia, also die Notaufnahme, ist verwandelt worden. Wir haben ungefähr 120 Betten in der Notaufnahme. Es ist nur noch ein kleiner Trakt bereitgestellt worden für Patienten, die nicht Corona infiziert waren, und alle anderen wurden geteilt in gesicherte Coronavirus-Infizierte, Verdacht, schwerer Verdacht, leichter Verdacht, sodass das alles sehr gut geregelt war. Und es wurden Kleingruppen im Krankenhaus gebildet, ein ausgewiesener Facharzt, entweder der inneren Medizin, ein Lungenfacharzt oder ein Infektiologe, war mit zwei Assistenten oder ist mit zwei Assistenten zuständig für eine kleine Anzahl von Patienten, die er Coronavirus-Infizierte, die er betreut. Seit 10 Tagen, um das nur zu Ende zu führen, seit 10 Tagen haben wir einen riesigen Tanklaster vor unserem Krankenhaus stehen, fest installiert. Es sieht aus wie ein großer Betonmixspender, ungefähr 8 bis 10 Meter hoch und 2 bis 3 Meter breit. Das kommt von Carburos Metallicus. Das ist der Sauerstoff, den das Krankenhaus jetzt in verstärktem Maße für die Therapie oder für die Unterstützung der Coronavirus-infizierten Patienten braucht. Das heißt, ihr habt einen riesigen Sauerstofftank vor der Haustür des Krankenhauses. Ja. Und ja, da komme ich gleich zu meiner Zusatzfrage. Wie war denn die Situation und wie ist sie im Moment mit Material, mit Schutzkleidung, Masken, Handschuhen und Atemgeräten? Ist die Situation mittlerweile gut gelöst? Gibt es ausreichend Material? Ob es ausreichend Material oder das ist eine schwierige Frage. Es gibt für alle immer ausreichend Schutzkleidung. Allerdings muss diese Schutzkleidung wieder in Quarantäne, muss zum Beispiel die Masken müssen getrocknet werden und können dann an einem oder an 2 Tagen wieder verwendet werden. Das ist aber internationaler Standard zurzeit, dass die FFP2-Masken und FFP3-Masken nicht nur für eine Schicht verwendet werden, sondern über Nacht getrocknet und dann am nächsten Tag nochmal verwendet werden. Bei uns im Krankenhaus wird es für 2, maximal 3 Tage wiederverwendet. Die Schutzkleidung wird natürlich sofort entsorgt. Die Schutzkleidung und die Ausrüstung ist knapp. Es sind keine riesigen Berge an Schutzkleidung vorhanden, aber es ist ausreichend. Es ist ausreichend für eine gute Versorgung. Und was ich auch sagen möchte, in der deutschen Presse wird Spanien sehr schlecht dargestellt. Zum Beispiel, also ein ganz konkretes Beispiel in der FAZ, das völliges Chaos, das Militär müsste Tote aus den Altenheimen entfernen oder würde die da finden. Das mag unter Umständen stimmen in Einzelfällen. Diese Einzelfälle gibt es aber sicher auf der ganzen Welt. Ich erlebe genau das Gegenteil. Es ist eine dramatische Situation und eine noch nie dagewesene, und das allerletzte, was sich wahrscheinlich hier jeder vorstellen hätte können, war, dass man einer Seuche ausgesetzt wird oder ist. Aber es ist mit ruhiger Hand wird alles geregelt, und man sieht ja auch, der Präsident, die Regierung, die sowohl die Stadtregierung, Barcelona en Comú, als auch die Regierung, die Zentralregierung, mit ruhiger Hand werden sehr einschneidende Maßnahmen ergriffen. Jetzt die Verlängerung um weitere 2 Wochen. Aber genau so ist es richtig und so muss man das machen. Das heißt, die ganze Kritik, die man so von allen Seiten hört, ich habe das auch gelesen und beobachtet in verschiedenen Zeitungen in Deutschland, im Spiegel zum Beispiel, FAZ, dann sogar in der Jungen Welt, eine progressive Zeitschrift, die malen das natürlich sehr düster, alles in sehr düsteren Farben. Das freut mich und es beruhigt mich, dass du das von der Virenfront aus direkt beobachtest und auch dieses Signal in die Welt rausgibst, dass das doch sehr übertrieben ist. Meine nächste Frage wäre, was die Zukunft betrifft. Wie sind die Aussichten zur Eindämmung des Covid-19-Virus? Wird das bald der Fall sein? Also durch die Maßnahmen, die hier in Spanien und in vielen Ländern ergriffen werden, wird ja die Infektionsrate deutlich weniger. Wir sehen das bei uns im Krankenhaus. Urgencias, die Notfallambulanz, ist deutlich weniger frequentiert. Allerdings, jetzt sehen wir die Komplikationen der Therapie, der längeren Beatmung, der Schwierigkeiten, wie man die Patienten durch diese schwere Erkrankung führen kann. Und ich glaube, jetzt kommen die Folgeerscheinungen im Krankenhaus, spüren wir bald und spüren wir schon die Komplikationen. Zum Beispiel haben wir ganz konkret in der kolorektalen Chirurgie natürlich durch die 4 Wochen Pause der geplanten Operationen haben wir mittlerweile einen deutlichen Anzahl an Patienten, die operiert werden müssen, die nicht lebensbedrohlich erkrankt sind, aber die in den nächsten 1 bis 2 Monaten geplant operiert werden müssen. Für die Zukunft glaube ich, dass es eine sehr gute Entscheidung ist war vom letzten Freitag die Maskenpflicht einzuführen, in der U-Bahn zum Beispiel. Ob es einen Sinn macht, sich selber zu schützen, weiß ich nicht. Aber es scheint doch zu sein, und ich beziehe mich da auf Daten aus Hongkong und Singapur, dass die Maskenpflicht selbst zu Hause, wie die in Hongkong, vielleicht ist es etwas übertrieben, aber so ist es da, die haben immer die Maske auf, dass das ein Schutz für alle anderen ist. Wenn das für alle anderen ist, ist man selber auch geschützt. Und deswegen ist die Infektionsrate dort so gering. Die Masken, und das möchte ich auch betonen, kann man in einer Papiertüte über Nacht trocknen, vielleicht am besten 2 Tage in Quarantäne lassen und dann kann man sie wieder verwenden. Zusätzlich das Händewaschen, das ja überall propagiert wird, ist extrem wichtig. Die Handschuhe, wenn man sie nicht weiß, richtig auszuziehen und würde ich mal sagen, der Laie, der nicht jeden Tag im OP ist, weiß gar nicht, wie man vernünftig die Handschuhe auszieht. Da ist das Risiko, dass man sich dann beim Ausziehen die Viren einfängt, größer als der Nutzen von den Handschuhen. Was ganz wichtig ist beim Händewaschen, dass man lang genug wäscht. Das sagen ja alle, dass das 30 Sekunden ist für die Deutschen unter uns. Man soll einmal oder zweimal alle meine Entchen singen. Also das Kinderlied, alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Schwänzchen in die Schnabel in die Schwänzchen in die Einmal kann man das singen. Ja, ja gut. Das werden wir den Hörerinnen und Hörern empfehlen. Ja, das ist die ausreichende Zeit für die Desinfektion mit normaler Seife. Desinfektion im öffentlichen Raum, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Speisen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Speisen ist das Ideale ist, dass man die 1 oder 2 Tage, also Dosen, trocken verpackte Zucker etc., dass man die in Quarantäne lässt, so machen wir das zu Hause. Salat und frische Sachen kann man natürlich nicht. Die waschen wir im Spülbecken etwas ab und versuchen sie außen zu reinigen und benutzen sie dann ganz normal. Das sind also die praktischen Tipps. Das wäre nämlich genau die nächste Frage von mir gewesen. Die hast du jetzt teilweise vorweggenommen. Was empfiehlst du den Hörerinnen und Hörern also von Niemandsland zu ihrem Schutz und dem Schutz aller anderen? Das hast du schon gesagt. Masken, Hände waschen. Der Abstand ist natürlich auch wichtig. Und eben auch, das finde ich sehr interessant, zu wissen, wie man die Handschuhe aussieht. Die zieht man halt oben am oberen Rand nach unten zu den Fingern hin. Niemals von unten nach oben. Toll. Jo, Mensch, hier geht's gleich los mit dem Applaus auf unseren Balkonen, Thomas. Ne? Das ist ja immer ein sehr bewegender Augenblick an jedem Tag. Wir fiebern immer dem 8-Uhr-Termin entgegen, wenn wir dann auf die Balkone strömen und die Nachbarn alle grüßen. Das macht ihr natürlich auch. Die letzte Frage wäre vielleicht, und du kannst natürlich auch selber noch alles Mögliche anfügen. Wie findest du eigentlich das Zentrum von Barcelona jetzt ohne die Touristen, wenn man jetzt hier so durchgeht? Wir haben uns ja heute Mittag auf der Straße getroffen und haben da ja auch ein paar interessante Beobachtungen gemacht, ne? Dass man die Stadt halt ein bisschen in Reinkultur sieht. Wie erlebst du das so, wenn du rausgehst? Ich persönlich, trotzdem ich seit 16 Jahren da bin, fühle mich weiterhin als überwältigter Tourist in Barcelona. Ich kann mir das heute noch nicht vorstellen, dass ich mit dem Fahrrad zum Meer fahren kann und wünsche es der ganzen Welt, dass sie so eine Stadt besuchen kann. Das Problem ist ganz eindeutig, dass das, und das muss man wahrscheinlich den Vorgängerregierungen der Stadt vor allem ankreiden, dass man viele Billigtouristen hierher geholt hat, und das muss die jetzige Barcelona in Kommun ausbaden. Warum braucht Barcelona den einen der größten Kreuzfahrtschiffhäfen im Mittelmeerraum? Warum braucht Barcelona einen zweiten Flughafen? Fast hätte es das Euro Vegas gegeben. Der Euro Vegas hier in Barcelona gegeben. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, meine Eltern sind 78 und 87 Jahre. Ich profitiere auch von den billigen Flügen nach Deutschland. Wenn in Augsburg, da wohnen meine Eltern, etwas ist, bin ich schnell zu Hause. Ich glaube, es müsste ein vernünftiger Mittelweg gefunden werden, und man müsste Touristen hier herholen, die der Stadt unter Umständen auch etwas bringen. Also ich glaube zum Beispiel, dass eine hohe Tourismussteuer für das Stadtzentrum vernünftig wäre, dass die Leute pro Tag so und so viel bezahlen müssen als Touristen, der mit dem Billigflieger kommt und auf der Straße übernachtet, um das vulgär zu sagen, als Sauftourist, ja, der müsste besteuert werden, weil der bringt der Stadt nichts, der macht nur Schmutz und Ärger. Und das ist ja möglich, wie man sieht. Die ganzen Einwohner von Mallorca, die bekommen billige Flüge, dass sie sich hier behandeln lassen können. Wir haben etliche bei uns im Krankenhaus, vor allem Lebertransplantierte. Da ist das überhaupt kein Problem. Da kann die medizinische Versorgung in Mallorca, wird da nicht, hält das nicht vor. Deswegen können die ganz günstig, kriegen die Sonderkonditionen, und so um hierher zu kommen, so müsste es auch Sonderkonditionen für die, glaube ich, Billigflieger, Billigkreuzfahrtschiffe, ohne sagen zu wollen, dass alles teure gut ist. Aber man müsste das einfach durch Steuern regulieren, dass das besser wird. Man könnte also sagen, das Ganze müsste auf ein vernünftiges Maß zurückgeschraubt werden. Vielleicht sollte sich diese hypertrophierte Tourismusindustrie einmal richtig gesund schrumpfen. Ich glaube, das wünschen sich die Einwohner von Barcelona alle, oder? Ja. Und vielleicht könnte man auch ein Gesundschrumpfen durchführen mit der Verdrängung der durch Airbnb der normalen Einwohner, die wir hier im Zentrum wohnen. Als wir hierher kamen, dachten wir, wenn wir einmal nach Barcelona ziehen in unserem Leben, dann wollen wir auch im Stadtzentrum wohnen und nicht an der Peripherie irgendwo. Aber selbst wir können uns das nahezu fast nicht mehr leisten, nur durch unseren relativ großzügigen Vermieter geht es. Aber der könnte wahrscheinlich 10-mal mehr Miete verdienen an unserer Wohnung, wenn das bei Airbnb auf dem Markt wäre. Und es würde bezahlt werden. Vielleicht gibt es ab jetzt, Thomas, ein Umdenken, das auch mit unserer Bürgermeisterin, die ja ein sehr tolles Team hat, wo die sich Tag und Nacht Gedanken machen, wie man diese Stadt wieder saniert und wie man diese ganzen Exzesse in Ordnung bringt. Jedenfalls, Thomas, gleich müssen wir raus zum Klatschen. Ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, ein Skype-Interview zu machen. Ich danke dir für deine erschöpfende und sehr fachkundige Auskunft zum Thema Virus und wie man sich schützt. Und wir sind Nachbarn, das kann man hier auch sagen. Wir können uns also gleich vom Balkon zu Balkon sehen, von hinten. Aber gleich werden wir erstmal nach vorne gehen und applaudieren. Thomas, Dankeschön, alles Gute und weiter Niemandsland hören. 91.4 FM, Contrabanda. Vielen Dank. Wiederhören. Tschüss. kleinstem Ganz Marienblau, verloren in den Massen. Wir sind durch die Tür gegangen, durch uns ist das Glück entstanden. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 158. Vorgeschichte und Vorkriegszeit, zweiter Teil. No pasarán, pasaremos. 19 de junio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es toda España. Los bravos hombres del pueblo. Am 14. April 1931 ging Alfons der 13. ins Exil. Die Zweite Republik war ausgerufen worden. Mit einer gespannten Erwartungshaltung stand Spanien vor einer letztlich völlig unerwartet entstandenen Situation. Vor allem die Rechte befand sich dabei zunächst in einer Phase der Desorientierung, nachdem das Modell einer Militärdiktatur und selbst die Institution der Monarchie gescheitert und bis zu einem gewissen Grad diskreditiert waren. Die Republik wurde von den gesellschaftlich dominierenden Schichten allerdings als Bedrohung wahrgenommen, wie etwa eine massive Kapitalflucht ins Ausland bezeugt. Demgegenüber wurden bei der Arbeiterschaft und dem Kleinbürgertum gewaltige Hoffnungen geweckt. Die Parteien, die sich im Jahr zuvor im Pakt von San Sebastian zusammengefunden hatten, standen für die Einleitung grundlegender Strukturreformen bereit. Zum Chef der provisorischen Regierung wurde zunächst Niceto Alcalá Zamora gewählt, ein Großgrundbesitzer aus dem andalusischen Córdoba, der bereits unter Alfons XIII. Ein Ministeramt innegehabt hatte. Das wichtige Innenressort fiel wiederum an Miguel Maura, den Sohn des einflussreichen konservativen Politikers Antonio Maura. Beide Politiker vertraten katholisch-konservative Positionen und boten somit dem Establishment immerhin eine gewisse Gewähr dafür, dass die Republik keinen radikalen Bruch mit der Vergangenheit herbeiführen würde. Die Sozialisten zeigten sich darüber hinaus gemäßigt. Die Forderung nach Abschaffung der Guardia Civil als Symbol der Repression gegen die Arbeiterschaft wurde fallen gelassen, und die provisorische Regierung unterband auch Übergriffe gegen Einrichtungen, die wie der Königspalast das verhasste monarchistische Regime versinnbildlichten. Bei den Parlamentswahlen Ende Juni 1931 errangen die Sozialisten und linksrepublikanischen Parteien, die wiederum heterogene Gruppierungen aus dem bürgerlichen Mittelstand umfassten, einen überwältigenden Sieg. Das schlechte Abschneiden der konservativen und reaktionären Parteien ist dabei einerseits auf das Wahlsystem und andererseits auf die noch nicht erfolgte Bündelung ihrer Kräfte zurückzuführen. Um eine Zersplitterung der Nationalversammlung zu vermeiden und mit Blick auf die negativen Folgen, die Zeitgenossen dem Modell von Weimar aufgrund der instabilen Mehrheitsverhältnisse zuschrieben, war das Wahlsystem so gestaltet worden, dass Wahlbündnisse bei der Sitzverteilung massive Vorteile erhielten. Auf diese Weise sollten starke parlamentarische Mehrheiten entstehen. Die Sitzverteilung erfolgte nach Provinzen, und diejenige Partei oder Wählervereinigung, die in der jeweiligen Provinz die Mehrheit erhielt und über 40% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, bekam automatisch 80% der für diese Provinz vorgesehenen Parlamentssitze. Der zweitstärksten Gruppierung wiederum wurden die restlichen 20% zugesprochen. So konnten also nur wenige Stimmen Unterschied bei Wahlen gewaltige Verschiebungen in der Sitzverteilung hervorrufen. Durch das Wahlergebnis war die Macht von der kleinen besitzenden Oberschicht an bürgerlich-liberale Mittelschichten und eine gemäßigte sozialistische Partei übergegangen. Trotz divergierender Vorstellungen nahm diese Koalition unter dem neuen Ministerpräsidenten Manuel Azaña eine grundlegende Reform der überkommenen politischen Strukturen in Angriff. Dazu zählten insbesondere eine Militärreform mit dem Ziel, die Armee zu professionalisieren und politische Ambitionen des Offizierskorps zu unterbinden, die Verwirklichung der strikten Trennung von Staat und Kirche, um auf diese Weise das Religiöse aus dem öffentlichen Leben zu verbannen, eine Bodenreform, um die Produktivität im Agrarsektor zu erhöhen und den Forderungen nach Umverteilungen nachzukommen, und die Absicht, den Forderungen nach Selbstverwaltung in den historischen Regionen zu entsprechen. Die Palette der Reformvorhaben, die in einer neuen Verfassung verankert werden sollten, war somit umfassend und richtete sich klar gegen die Interessen und Wertvorstellungen der althergebrachten sozialen, ökonomischen und politischen Machtträger. Es war unschwer vorauszuahnen, dass sich diese die Kontrolle über Staat und Gesellschaft nicht so einfach nehmen lassen und eine derart grundlegende Umgestaltung des Staatswesens nicht hinnehmen würden. Das Vorhaben, eine strikte Trennung von Staat und Kirche herbeizuführen, sollte sich als außerordentlich konfliktreich erweisen. Das lag im Wesentlichen daran, dass die katholische Kirche in Spanien seit Jahrhunderten und bis zum Sturz der Monarchie im Jahr 1931 nahezu ununterbrochen eine privilegierte Position innegehabt und ihre Lehren das öffentliche und private Leben maßgeblich bestimmt hatten. So wirkte sie disziplinierend und konnte, etwa durch die Kontrolle über das Erziehungswesen, auch lenkend auf gesellschaftliche Prozesse einwirken. Der katholischen Konfession war ganz offiziell der Rang einer Staatsreligion zugekommen. Die neue republikanische Verfassung verbannte nun die Ausübung der Religion in konsequenter Weise in die private Sphäre und eliminierte die Stütze, die sich Staat und Kirche gegenseitig geboten hatten. Sie entzog dem Klerus und den Orden jegliche finanzielle staatliche Unterstützung. Zudem wurde der Jesuitenorden verboten und sein Vermögen eingezogen, da er sich mit dem Gehorsamsgelübde dem Papst gegenüber einer ausländischen Macht unterwarf. Allen anderen Orden wurde eine Vielzahl von Einschränkungen auferlegt. So durften sie sich weder gewerblich betätigen noch Vermögen anhäufen. Vor allem aber wurde ihnen die Kompetenz entzogen, Schulen zu betreiben. Die Regierungskoalition war der Überzeugung, dass gerade Religion und Kirche ein Hindernis zur freien Entfaltung und Modernisierung der Nation waren und daher deren gesellschaftlich-öffentlicher Einfluss unterbunden werden müsse. An dieser Stelle lohnt es sich, einen Blick auf Manuel Azaña zu werfen. Manuel Azaña wurde 1880 in Alcalá de Henares bei Madrid geboren. Nach einem Jurastudium arbeitete er zunächst im Justizministerium. In den 1920er Jahren trat er durch publizistische Aktivitäten hervor, agitierte als begabter Redner gegen die Diktatur von Primo de Rivera und trat für eine republikanische Staatsordnung ein. Als Vorsitzender des intellektuellen Clubs Ateneo war er eine der zentralen Persönlichkeiten des Madrider Kulturlebens. Er war Mitglied der republikanischen Opposition, die 1930 den Pakt von San Sebastian unterzeichnete. Azaña übernahm 1931 zunächst das Amt des Kriegsministers innerhalb der provisorischen Regierung unter Niceto Alcalá Zamora und später das des Ministerpräsidenten. Unter seiner Federführung wurden eine Militärreform und die Trennung von Staat und Kirche vorangetrieben. Er wurde im Zusammenhang mit den Aufständen in Barcelona im Oktober 1934 kurzzeitig inhaftiert. Nach den Wahlen vom Februar 1936 wurde er erneut zum Ministerpräsidenten und nach dem Rücktritt Alcalá Zamoras zum Staatspräsidenten gewählt. Er trat als eine der wenigen Persönlichkeiten hervor, die sich noch im Krieg für eine Aussöhnung der Kriegsparteien aussprachen. Nach seiner Flucht nach Frankreich trat er Ende Februar 1939 vom Amt des Staatspräsidenten zurück. Er starb 1940 im französischen Exil. Es war unschwer abzusehen, dass die katholische Kirche in Spanien, die sich bereits in der Vergangenheit erfolgreicher als in anderen europäischen Ländern säkularisierenden Tendenzen entgegengestellt hatte, auch diesmal die traditionelle soziale Ordnung zu wahren versuchen würde. So wurden mit Billigung der Hierarchie die katholischen Lehren als politische Waffe im ideologischen Kampf eingesetzt. Dies kam insbesondere in der Doktrin des einflussreichen und radikalen reaktionären Zirkels um Acción Española sowie der populistischen Partei von José María Gil Robles, Acción Popular, klar zum Ausdruck. Nachdem die Einschränkung der öffentlichen Präsenz der Kirche tatsächlich das religiöse Empfinden von Millionen Spaniern berührte, nahmen breite Bevölkerungsschichten die gegen die Institution der Kirche gerichteten Artikel der Verfassung als das Werk einer aus Jakobinern zusammengesetzten Regierungskoalition wahr. Die Parteien der Reaktion besaßen damit ein Kampfargument, das die Mobilisierung der Massen ermöglichte. Die konservative Opposition empfand das Säkularisierungsvorhaben als Bedrohung. Dahinter stand die Überzeugung, dass die menschliche Vernunft grundsätzlich nicht in der Lage sei, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, sondern vielmehr der Lenkung durch christliche Ideale bedürfe. Jeglicher laizistischer Humanismus von der Renaissance bis hin zur Französischen Revolution wurde als unchristlich empfunden, eine Bedrohung, die zwangsläufig zur Zerstörung der Gesellschaft führen würde. Eine solche Grundannahme akzeptierte weder ein säkularisiertes soziales Umfeld noch eine laizistische Auffassung von Kultur. Unter Rückgriff auf Theorien konservativer Denker wie Marcelino Menéndez Pelayo wurde der Beweis zu führen versucht, dass der Macht- und Bedeutungsverlust Spaniens mit dem Beginn der Verbreitung der Ideen der Aufklärung begonnen und die Säkularisierung der Gedanken die Grundfesten der Nation zerstört habe. Die faktische Macht der Kirche und die alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens umfassende Durchdringung mit ihrer Glaubenslehre hatten wiederum in zunehmendem Maße zur Formulierung eines radikalen Antiklerikalismus geführt. Der Liberalismus vertrat die Überzeugung, dass Spaniens kulturelle, ökonomische und soziale Rückständigkeit das Ergebnis der korsettartig einschnürenden Dominanz der Kirche sei. Liberalismus wie Traditionalismus sollten sich somit in der Folge gegenseitig bezichtigen, die Ursache allen Übels im Lande zu sein. Die politische Instrumentalisierung der Religion sollte in den Jahren der Zweiten Republik schließlich zu einer offenen Auseinandersetzung und gewaltigen Gewaltausbrüchen führen. Nach Hilari Raguer begingen Ministerpräsident Manuel Azaña sowie die liberalbürgerlichen und linken Kräfte einen schweren Fehler, als sie die strukturelle Macht sowie die politische Reaktionsfähigkeit eines als inhaltsleere Hülle wahrgenommenen Katholizismus in Spanien unterschätzten. Athanja irrte demnach in seiner Überzeugung, dass der Katholizismus kein geistiges Gewicht mehr besitze und daher keine Kraft habe, um sich seinem Vorhaben entgegenzustellen, ein laizistisches Gemeinwesen zu schaffen. Entsprechend hielt er es auch nicht für notwendig, von staatlicher Seite einzugreifen, als im Mai 1931 Kirchen und Klöster von einem antiklerikalen Mob niedergebrannt und geplündert wurden. Die Führung der sozialistischen Partei PSOE setzte keine Hoffnung darauf, das kapitalistische System unmittelbar überwinden zu können, und strebte daher zunächst nur die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft an. So erließen Arbeitsminister Francisco Largo Caballero und der sozialistische Justizminister Fernando de los Ríos eine Reihe von Dekreten, um die Lage im Agrarsektor zu verbessern. Die Stellung der Pächter von Ackerland wurde verbessert, indem der willkürliche Besitzentzug durch die Eigentümer und die Erhöhung des Pachtzinses erschwert wurden. Auch mussten nun die Bewohner der jeweiligen Gemeindebezirke vorrangig vor Arbeitern aus anderen Gemeinden beschäftigt werden. Damit konnten die Großgrundbesitzer nicht mehr auf Arbeitskräfte aus anderen Regionen ausweichen, um etwa Arbeitsniederlegungen zu unterlaufen. Largo Caballero setzte schließlich auch in Kraft, was Primo de Rivera nicht hatte durchsetzen können: die Schaffung von Tarifparteien zur Festlegung von Löhnen und Arbeitsbedingungen, ein auf dem Land bis dahin ausschließliches Vorrecht des Grundeigners. Das Gesetz setzte jetzt auch die Länge eines Arbeitstages auf 8 Stunden fest, was den Arbeitgebern Mehrausgaben für Überstunden oder die Beschäftigung zusätzlicher Arbeitskräfte aufbürdete. Ebenso wurden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass Ackerflächen unbewirtschaftet blieben. Schließlich ging man auch an die besonders heikle Aufgabe der Vorbereitung einer umfassenden Bodenreform. Als im Sommer 1932 nach zähem Ringen das von der Landarbeiterschaft heiß ersehnte Gesetz verabschiedet wurde, machte sich jedoch Enttäuschung breit. Selbst Largo Caballero verglich das Gesetz mit einer Aspirintablette, die zur Heilung einer Blinddarmentzündung eingesetzt wurde. Und in der Tat stellte dieses Gesetz einen äußerst vorsichtigen Schritt in Richtung auf eine Umverteilung des Grundbesitzes dar. Allem Anschein nach hatte Athanja das Vorhaben wegen seiner Sprengkraft zum Unmut der Sozialisten sehr zaghaft in Angriff genommen. Hieran wurde auch deutlich, dass bürgerlich-republikanische und sozialistische Kräfte letztlich doch die Durchsetzung unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle verfolgten. Die begonnenen sozialen Reformen griffen nach Meinung großer Teile der besitzlosenden Arbeiterschaft viel zu kurz. Ihre Ungeduld und ihre Forderungen nach weitgehenderen Reformen sollten rapide zunehmen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 158. Eine Niemandsland-Produktion, 2020. Literaturhinweis: Ich verlas einen Auszug aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg – Geschichte eines europäischen Konflikts« von Carlos Collado Seidel. Erschienen im Jahr 2006 im Verlag C.H. Beck in Nördlingen. Ein Lied der Gruppe Berge im Rahmen des Internetfestivals Zusammen allein. Wir bleiben zu Hause. Könnt ihr uns hören? Scheint so, oder? Ja, wenn irgendwas ist, dann schreit. Genau. Virtuell. Der erste Song heißt? Trau dich und ist ein Song über sich Mut machen. Viel genau. Spaß. Ich wollte meine Lieder auf der Straße singen. Ich wollte über alle Mauern springen. Ich wollte protestieren für Gerechtigkeit. Doch die Angst war schneller und dann ließ ich sein. Oh oh. Ich wollte spontan nach Italien fliegen. Eigentlich wollte ich Kinder kriegen. Ich wollte eine Kommune gründen auf dem Land. Doch ich denk jedes Mal, wo fange ich an? Oh oh. Doch irgendwann tu ich's, ich glaube immer noch daran. Ey, dann hör ich auf zu zweifeln und Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, traue dich, egal was du machst. Ich wollte mit euch tanzen und voll abgehen. Eigentlich wollte ich im Mittelpunkt stehen. Ich wollte vor Glück und vor Ekstase schreien. Doch genau dann werde ich schüchtern und lasse es wieder sein. Ich wollte dich in meine Arme nehmen, ich wollte dir meine Liebe geben, ich wollte dich küssen, vorhin im Café, doch im letzten Moment krieg ich doch weiche Knie. Yeah, doch irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran, ey. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, traue dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, traue dich. Ey, traue dich. Oh, oh. Du kannst nur atmen und glauben. Du bist in Sicherheit. Du kannst nur loslassen und vertrauen. Yeah. Alles zu seiner Zeit. Oh, und irgendwann tu ich's. Ich glaub immer noch daran. Ey. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, traue dich, egal was du machst. Und irgendwann tu ich's, ich glaub immer noch daran. Ey. Dann hör ich auf zu zweifeln und fang einfach an. Vielleicht glaubst du an Schicksal oder göttliche Kraft. Doch ich sage dir, traue dich, egal was du machst. Ja, ich sage dir, traue dich, egal was du machst. So. Ich stelle mir einfach immer das laute Getöse vor. Was jetzt wahrscheinlich von euch hoffentlich virtuell kommt. Dankeschön. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen gar nicht so viel quatschen, aber für alle die, die uns kennen oder jetzt gerade zuhören und das cool finden, wir gehen auf Tour und eigentlich wollten wir das jetzt im Frühjahr machen, aber aufgrund der Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, sind die Termine in den Herbst gelegt und unsere Tourtermine sind alle im September jetzt, das könnt ihr nachlesen, ja, bei uns auf Facebook oder hier auf Insti und auf unserer Website hört Berge und. Vorausgesetzt, wir dürfen im September überhaupt alle wieder raus. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Montag, dem 13. April 2020. Die erste Meldung kommt aus Düsseldorf. Im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen haben Wissenschaftler die Ausbreitung des Coronavirus untersucht. Über Ergebnisse haben am Donnerstag NRW-Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU und der Virologe Hendrik Streeck in Düsseldorf unter anderem die ARD-Tagesschau berichtet. Streeck zufolge konnte bei 15% der untersuchten Bürger in der Gemeinde Gangelt eine zurückliegende Infektion mit dem Coronavirus festgestellt werden. Sie hätten demnach nun auch eine Immunität ausgebildet. Die Sterblichkeit in dem Gebiet liege gemessen an der Zahl der Infizierten bei 0,37%. Die Johns Hopkins Universität in den USA weise für Gesamtdeutschland einen Wert von 1,98% aus. Der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, erklärte nach der Pressekonferenz zur Heinsberg-Studie, es sei für ihn zu früh, daraus etwas abzuleiten. Er warte auf ein wissenschaftliches Manuskript mit mehr Details. Wien. Die meisten Ölstaaten haben sich auf eine Senkung der Förderungen geeinigt. um den Verfall der Weltmarktpreise zu stoppen. Die nach langen Verhandlungen am Freitagmorgen erzielte Einigung ist nach Angaben der Organisation Erdöl exportierender Länder OPEC damit in trockenen Tüchern. Nach anfänglichem Zögern hatte als letztes Land Mexiko dem Vorschlag am Freitagnachmittag zugestimmt. Laut Vereinbarung soll die Förderung im Mai und Juni um 10 Millionen Fass Barrel 159 Liter pro Tag zurückgefahren werden. Von Juli bis Dezember soll sie dann um 8 Millionen Fass täglich unter dem jetzigen Niveau liegen. Der Ölpreis war zuletzt stark gefallen. Eine weitere Meldung aus Düsseldorf. Die Deutsche Post will Sonntagsarbeit. Jawohl. Wegen der zurzeit großen Zahl an Paketsendungen schlägt die Deutsche Post vor, dass bei ihr vorübergehend auch sonntags gearbeitet werden darf. Hilfreich wäre zum Beispiel, punktuell auch sonntags arbeiten zu können, um beispielsweise Spitzen in der Paketzustellung besser bewältigen zu können. Das sagte das Vorstandsmitglied des Unternehmens für das deutsche Brief- und Paketgeschäft, Tobias Meyer, der Rheinischen Post in ihrer Sonnabendausgabe. Die Posttochter DHL transportiere momentan 8 Millionen Pakete und Päckchen am Tag. Wolfsburg, die knapp 120.000 Beschäftigten des Autobauers Volkswagen, für die der VW-Haustarifvertrag gilt, müssen in der Coronavirus-Krise auf Lohnerhöhungen warten. Das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall verständigten sich am Donnerstag darauf, die zu Ende April gekündigten Tarifverträge ohne Erhöhung der Entgelte unverändert bis Ende Dezember 2020 wieder in Kraft zu setzen. Die IG Metall teilte mit, die Verhandlungen über mehr Geld seien um 8 Monate aufgeschoben. Schon jetzt seien aber Verbesserungen erreicht worden. So können Mitarbeiter künftig eine Auszeit von bis zu 6 Monaten nehmen, in der sie 75% des Bruttogehalts erhalten. Ein paar Meldungen aus dem Ausland. Caracas. Venezolaner, die in den letzten Jahren ihr Land verlassen hatten, kehren angesichts der Corona-Krise in die Heimat zurück. Viele haben in den vergangenen Wochen und Tagen entschieden, zurückzugehen, und ich denke, mehr werden folgen. Das sagte Dominika Arsenyuk, Länderdirektorin des Norwegian Refugee Council in Kolumbien, der deutschen Presseagentur. Die Rückkehrer kommen aus Ecuador, Peru oder Panama. Vor allem aber aus Kolumbien, das offiziell 1,8 Millionen Menschen aus dem Nachbarland aufgenommen hat. Bereits vergangene Woche hatte Venezuelas Präsident Nicolas Maduro erklärt, man bereite die medizinische Untersuchung aller Rückkehrer vor. Eine Meldung aus Kabul. Taliban-Kämpfer haben im Westen Afghanistan 5 Angestellte einer Staatsbank umgebracht. Die Bankmitarbeiter seien auf dem Weg vom Grenzort Islam Kala nach Herat entführt und dann erschossen worden, sagte ein Regierungssprecher der Provinz Herat am Freitag der deutschen Presseagentur. In Afghanistan läuft zurzeit die vereinbarte Freilassung inhaftierter Taliban aus Regierungsgefängnissen an. Am Donnerstag waren weitere 100 Gefangene entlassen worden. Auch Militärangehörige bleiben vom Coronavirus nicht verschont. Eine Meldung aus Paris. Auf dem französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle haben sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris 50 von rund 1200 Besatzungsmitgliedern mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Ministerium am Freitag auf Twitter mit. Angaben dazu, wie das Virus SARS-2 auf das Schiff gelangen konnte, machte das Ministerium zunächst nicht. Insgesamt seien 66 Menschen getestet worden. Die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD, an diesem heutigen Montag, dem 13. April 2020. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Diskussion über Corona-Auflagen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer rät zu kleinen Schritten bei der Lockerung. Saarlands Regierungschef Hans fordert einen gemeinsamen Masterplan. Am Mittwoch berät die Kanzlerin mit den Ländern über das weitere Vorgehen. Fast 10.000 Corona-Tote im US-Bundesstaat New York. Allein gestern hätten etwa 760 Menschen ihr Leben verloren, teilte Gouverneur Cuomo mit. Er bremste Forderungen nach einer schnellen Öffnung von Betrieben und Geschäften. In den USA sind insgesamt mehr als 500.000 Menschen infiziert. Präsident Erdogan lehnt Ministerrücktritt ab. Der türkische Innenminister Soylu wollte sein Amt niederlegen, nachdem er mit der kurzfristigen Verkündung einer Ausgangssperre für Panik im ganzen Land gesorgt hatte. Aus der Türkei werden derzeit knapp 57.000 Corona-Infektionen gemeldet. OPEC drosselt Ölförderung. Im Mai und Juni sollen pro Tag fast 10 Millionen Barrel weniger produziert werden. Das entspricht etwa 10% der Fördermenge. Ziel ist es, den wegen der Corona-Krise gefallenen Ölpreis zu stabilisieren. 6 Tote bei Tornado im US-Bundesstaat Mississippi. Mehrere Menschen wurden bei dem heftigen Unwetter verletzt. Die Wetterbehörde hatte zuvor vor ungewöhnlich hohen Windgeschwindigkeiten von bis zu 330 Kilometern pro Stunde gewarnt. Auch in anderen südlichen Bundesstaaten gab es heftige Unwetter. Das Wetter in der Südhälfte oft dicht bewölkt mit Schauern, örtlich Gewitter, im Norden und später auch in der Mitte wieder trocken und freundlicher, Höchstwerte 8 bis 22 Grad. Eine Nachricht aus Tschernobyl. In der Sperrzone um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine ist der Waldbrand auch knapp eine Woche nach Beginn des Feuers noch immer nicht unter Kontrolle. Insgesamt seien 380 Feuerwehrleute im Einsatz, teilte der Katastrophenschutz am Freitag in Kiew mit. Die Brände waren am vergangenen Samstag ausgebrochen. EU einigt sich auf Krisenhilfspaket. Brüssel. Nach langen Auseinandersetzungen haben sich die EU-Finanzminister auf Hilfen von 500 Milliarden Euro geeinigt, um Mitgliedstaaten in der Corona-Krise zu unterstützen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD sprach am Donnerstagabend von einem großen Tag europäischer Solidarität. Die Minister vereinbarten auch, einen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der Krise aufzulegen. Die Finanzierung blieb aber offen. Italiens Regierung sieht daher die Corona-Bonds, für die alle Länder gleichermaßen haften sollen, weiter auf dem Tisch. Insgesamt umfasst das Krisenpaket 3 Teile. Neben Kreditzusagen des Rettungsfonds ESM von bis zu 240 Milliarden Euro gehören dazu Darlehen der Europäischen Investitionsbank für Firmen von bis zu 200 Milliarden Euro sowie weitere 100 Milliarden Euro zur Förderung von Kurzarbeit, um Entlassungen in der Krise zu verhindern. Eine Meldung aus Berlin. Das Kapital drängt auf Ende des Shutdown. Kapitallobbyisten dringen auf ein baldiges Ende des Stillstands in großen Teilen des Geschäftslebens. Der Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, BVMW, fordert von der Bundesregierung eine Ausstiegsstrategie nach Ostern. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, verlangt nach einem gemeinsamen Fahrplan von Politik und Wirtschaft in Richtung Normalität. Fest steht, dass viele Unternehmen um ihr Überleben kämpfen, sagte DIHK-Präsident Erik Schweitzer am Freitag mit Blick auf die nach Ostern anstehenden Entscheidungen von Bund und Ländern über die Dauer und das mögliche Ende der Ladenschließungen und anderer Einschränkungen. Ein Signal, wie der Einstieg in eine schrittweise Normalisierung ausfallen könnte, wird für die Planungen und die Existenz der Unternehmen jetzt immer wichtiger. Eine Meldung aus Berlin, veröffentlicht in der Taz. Keine Rettung im Mittelmeer. Flüchtlinge verzweifeln in Seenot. Wegen Corona haben Malta und Italien Rettungsaktionen offiziell eingestellt. Am Ostersonntag trieben hunderte Menschen auf dem Mittelmeer. Seit Karfreitag sind 4 Flüchtlingsboote mit rund 250 Menschen im Mittelmeer in Seenot geraten, ohne dass Rettungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Ein Boot mit 85 Menschen ist möglicherweise gesunken. Das geht aus Berichten der Initiative Alarm Phone hervor, die seit Tagen über Satellitentelefon mit den Schiffbrüchigen in Kontakt stand. Eines der Boote hatte den Angaben zufolge bereits am Freitag um 23 Uhr einen Notruf abgesetzt. Bis Sonntagmittag war keine Rettung für die 45 Insassen gekommen. Diese verzweifelten. Wir sind so müde, die Situation ist die Hölle, sagte einer der Insassen per Telefon dem Alarmfon. Ihr Boot laufe voller Wasser. Es gibt weder Wasser noch Nahrung. Einige Menschen haben das Bewusstsein verloren. Wir werden sterben. Ähnlich war die Lage auf den 3 anderen Booten, zu denen die Initiative am Sonntag noch Verbindung hatte. 3 der 4 Boote befanden sich den Positionsdaten der Satellitentelefone zufolge in der maltesischen Rettungszone. Malta hatte am Donnerstag angekündigt, wegen der Corona-Pandemie vorerst keine Rettungen im Mittelmeer durchzuführen. Die Regierung sagte, sie könne keinen Migranten mehr helfen, die von Afrika nach Europa übersetzten. Polizei und Militär konzentrierten ihre Ressourcen auf die Bekämpfung von SARS-CoV-2. Zudem gäbe es keinen sicheren Ort auf maltesischem Territorium für Immigranten auf Booten oder Schiffen. Laut der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel hatte die maltesische Regierung eine entsprechende Verbalnote, das heißt eine diplomatische Mitteilung, auch an die Bundesregierung übersandt. Insgesamt, so Alarmphone, hätten in den vergangenen 7 Tagen über 1.000 Menschen versucht, mit Booten aus Libyen zu fliehen. Europa benutze Covid-19 als Ausrede, um nicht mehr zu retten, heißt es in einer Erklärung von Alarmphone. Boote werden treibend zurückgelassen oder sabotiert. Migranten werden aufgefordert, auf See zu sterben. Mehrere Todesfälle werden von Überlebenden gemeldet. Solchen Schutzmaßnahmen, die im Namen der Rettung von Leben angeordnet würden, hätten den gegenteiligen Effekt. Menschen seien ernsthaft gefährdet, in Seenot zu sterben. Unterdessen wandte sich Papst Franziskus in einem Schreiben an italienische Seenotretter und sagte seine Unterstützung zu. Danke für alles, was ihr tut. Ich möchte euch sagen, dass ich immer bereit bin, euch zu helfen. Zählt auf mich, zitierte die deutsche NGO CI aus dem Schreiben. Deren Rettungsschiff Alan Kurdi hatte bereits am vergangenen Montag knapp 150 Menschen im Mittelmeer gerettet und war seither auf der Suche nach einem Hafen für diese. Am Sonntagmittag teilte das italienische Verkehrsministerium mit, die Geretteten sollen in den nächsten Stunden auf ein anderes Schiff verlegt und dort unter Quarantäne gestellt werden. Bei der Verlegung soll die italienische Küstenwache technische Unterstützung leisten. Auf dem Schiff würden die Migranten vom italienischen Roten Kreuz und von Gesundheitsbehörden untersucht. Wegen der Corona-Pandemie könnte dies nicht in einem italienischen Hafen erfolgen. Einen der Migranten hatte die italienische Küstenwache bereits aus gesundheitlichen Gründen abgeholt. Gordon Eisler von CI begrüßte die Übernahme der Migranten. Wenn die italienische Küstenwache die geretteten Menschen an Bord der Alan Kurdi übernehme, würde diese Pattsituation endlich ein Ende haben, sagte Eisler der DPR am Telefon. Die großen Schiffe der italienischen Küstenwache seien viel besser geeignet und die Geretteten dort sicher. Wir wären für eine solche Lösung sehr dankbar. Offen bleibt, wo die Menschen letztendlich an Land gehen können. Die Regierung in Rom sieht Deutschland als Flaggenstaat der Alan Kurdi in der Pflicht. Italien und Malta hätten schon frühzeitig private Seerettungsnotorganisationen gewarnt, dass ihre Häfen für Flüchtlingsschiffe wegen der Corona-Krise geschlossen seien. Eine soziale Gruppe, die jetzt besonders unter den Maßnahmen des Corona-Seuchenvirus leidet, sind natürlich die Obdachlosen. Ich habe hier eine kleine Reportage des Spiegel auf meinem Tablet kreisen und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Mahlzeit, aber mit Abstand. Diese im Alltag inzwischen allgegenwärtige Regel wird auch im Café mit Herz seit Wochen notfalls mit dem Kochlöffel durchgesetzt. Abstand, in den eigenen vier Wänden bleiben. Corona-bedingte Einschränkungen, die Menschen ohne Zuhause besonders treffen. Die Obdachlosen, denen wird gesagt, sie sollen zu Hause bleiben. Wo sollen sie bleiben? Hamburg St. Pauli. Der Hotspot für Obdachlose in der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Im Jahr 2018 lebten Schätzungen zufolge rund 2000 Menschen in Hamburg auf der Straße. Landesweit waren es 41.000. Es dürfte aber eine hohe Dunkelziffer geben. Beim Gang über die Hamburger Reeperbahn zeigt sich, derzeit fallen Obdachlose hier noch eher auf, weil Fußgänger kaum noch unterwegs sind. Für die sozial Schwächsten wirft genau das aber das nächste Problem auf. Es ist schwierig, über die Runden zu kommen, weil normalerweise Flaschen sammeln am Wochenende, Reeperbahn, du machst 200-300 €, das reicht für die ganze Woche. Mittlerweile ist es so, dass du nicht mal mehr 10 € am Tag zusammenkriegst. Und wenn du durchläufst und fragst, haben sie mal 50 Cent, dann direkt Abstand, du könntest was haben. Viele Anlaufstellen für Obdachlose und andere Hilfsbedürftige wiederum sind vom Lockdown genauso betroffen wie andere Geschäfte. Und wenn soziale Einrichtungen geschlossen bleiben, bleiben Menschen sich selbst überlassen. Die letzten 2 Wochen waren sehr, sehr hart für die Obdachlosen in Hamburg. Vorbereitungen fürs Mittagessen im Café mit Herz, 300 Meter von der Reeperbahn entfernt. Seit Mitte März ist das Team im Krisenmodus. Statt rund 40 helfen derzeit nur 8 Mitarbeiter. Einige von ihnen leben selber auf der Straße. Sie reichen den Bedürftigen das Essen durchs Fenster. Auch der Speisesaal ist zu. Dass viele andere Hilfsangebote auf St. Pauli zwischenzeitlich oder ganz dicht gemacht haben, macht sich bemerkbar. Wir geben normalerweise so im Schnitt ca. 1.500 Mahlzeiten pro Woche aus. Das ist hochgegangen auf 2.500 in der vorletzten Woche und auf 2.800 in der letzten Woche. Mittlerweile ziehen andere Hilfseinrichtungen nach, haben sich auch umgestellt. Die Versorgung wird etwas besser. Doch die soziale Distanzierung trifft die Menschen, die auf der Straße leben, hart. Nun ja, früher hat man sich halt getroffen mit Kumpels, hat ein Bier getrunken oder so. Das fällt heute alles flach, schon alleine wegen dem Kontaktverbot. Und ja, dann macht man so sein eigenes Ding. Man verkrümelt sich irgendwo in der Ecke, wo keiner ist. Und ja. Das größte Problem aber ist momentan die Hygiene. Sanitäre Einrichtungen sind für Obdachlose kaum noch zu finden. Seit dem 16.03. hatten die Leute keine Chance mehr zu duschen und insbesondere nicht auf die Toilette zu gehen. Und das hat selbst hier haarsträubende Auswirkungen gehabt. Also die Leute haben teilweise hier vor unserem Fenster auf unserer Treppe ihre Notdurft verrichtet. Auch die Duschen im Café mit Herz sind zu. Immerhin, mittlerweile stehen vor der Unterkunft 5 Dixi-Klos, bezahlt von der Stadt. Millantor-Stadion, nur 1 Kilometer vom Café mit Herz entfernt. Dank der Initiative Go Banjo und dem Bäderland St. Pauli können Obdachlose sich an 5 Tagen in der Woche wenigstens hier duschen und waschen. Der eine hat gesagt, er hat 4 Wochen keine Dusche gehabt. Ein anderer hat gesagt, er hat seit 10 Tagen dieselben Sachen an. Wenn man dreckig ist äußerlich, dann schlägt sich das auch auf das innere Befinden aus. Und irgendwann denkt man tatsächlich von sich selbst, man ist Dreck. In den Genuss einer Dusche kommen aber nur wenige. Noch Klamotten. Wenn hier 20 Menschen am Tag duschen können, dann ist das schon viel. Denn nur wenige Duschen sind auf und das auch nicht den ganzen Tag. Auch das Krankenmobil der Caritas ist trotz Corona-Krise auf Hamburgs Straßen unterwegs. Das Ärzteteam fährt wochentags durch die Stadt, um Obdachlosen zumindest eine minimale ärztliche Versorgung zu ermöglichen. Mit Schmerztabletten, Salben und viel Zuspruch. Ja, habe ich für dich. Also, morgens und abends eine. Kaum vor Ort herrscht auch schon Andrang. Aber auch hier fällt auf, das mit dem Abstand halten ist auf der Straße eben nicht ganz einfach. Das ist gut, 600 Milligramm. Mach. So führen die vielen neuen Regeln hier und da auch zu einer angespannten Stimmung. Hallo. Die können sich nicht an Abstand halten. Die brauchen auch ihre Community und ihr kleines soziales Umfeld. Und ist eine hohe Aggressivität natürlich jetzt da, wenn man sie darauf aufmerksam macht. Das wollen die nicht hören. Schicken mich weg, beschimpfen mich oder uns. Wir denken nur an uns, wir haben Masken, aber die haben keine. Also das ist schon eine Problematik, die ist schwer auszuhalten gerade. Hinzu kommt, dass viele Obdachlose zur Risikogruppe gehören, durch Vorerkrankungen oder körperliche Schwäche. Corona-Tests führt das Krankenmobil gar nicht durch. Gibt es einen Verdachtsfall, wenden sich die Helfer an den ärztlichen Bereitschaftsdienst, wie jeder andere Bürger es auch tun soll. Der Unterschied bei Obdachlosen, es ist logistisch kaum möglich, sie zu testen. Also man müsste die Menschen zu diesen Stellen fahren, um dort den Test vorzunehmen. Nur dann dauert es 24 Stunden und um das Testergebnis diesen Menschen mitzuteilen, müsste man ihn kasernieren. Und das müsste man an einem Ort machen, den es aber gar nicht gibt. Oh. Erreichbarkeit, ein Rückzugsort, die Chance auf Distanz. All das fehlt Menschen ohne ein Zuhause in Corona-Zeiten noch mehr als sonst. Und auch wenn sich die Versorgung langsam etwas normalisiert, in den nächsten Wochen wird die Pandemie auf der Straße eine besondere Herausforderung bleiben. Absolut nichts ist in Ordnung. Absolut nichts ist okay. Verkneif dir jegliches Mitleid und spar dir jedes Klischee. Ja, es geht mir beschissen. We'll be right back. mehr heilig. Absolut nichts steht noch fest. Ich hätte niemals erwartet, dass du mich einfach verlässt. Ich hasse meine Gefühle und meine Hilflosigkeit. Aber ich bin mir ganz sicher, das geht vorbei mit der Zeit. Mit der Zeit. Am Morgen geht die Sonne auf und ich hasse dich. Zurück. So, beginne aber an Karl Lauterbach die Frage. Deutschland ist seit 22 Tagen, glaube ich, mittlerweile in diesem Lockdown. Wenn Sie es mal kurz skizzieren müssten, an welchem Punkt sind wir da jetzt? Und wir werden gleich über mögliche Lockerungsübungen, Lockerungsmaßnahmen sprechen. Aber wie ist denn die Situation im Moment ganz generell? Also was den Lockdown angeht, würde ich sagen, sind wir nach wie vor noch mittendrin. Das heißt, es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Die Zahlen, die wir bisher gesehen haben, sind nicht schlecht, aber sie sind auch nicht überwältigend. Man muss sagen, also wir sehen Reaktionen, die hatten wir auch erwartet, aber nicht mehr als das, was man erwarten sollte. Und was die gesamte Pandemie angeht, sind wir ganz am Anfang. Na, selbst wenn man jetzt eine große Dunkelziffer, also von bereits Infizierten unterstellt, von denen wir nichts wissen, dann ist es trotzdem fair zu sagen, also dass wahrscheinlich 99% der deutschen Bevölkerung noch nicht infiziert war. Das heißt, wir sind ganz am Anfang. Wenn man jetzt, sagen wir, vom Gas ginge und würde denken, jetzt können wir doch mal richtig wieder was also riskieren, dann stünde man genau da, wo man vorher mit 100% der Bevölkerung gestanden hat, mit 99% der Bevölkerung. Man hätte quasi de facto gar nichts gewonnen. Im Gegenteil, nach kurzer Zeit wäre das Erreichte wieder verloren. Daher, also um Ihre Frage zu beantworten, der Laie denkt, es wäre schon viel gewonnen. De facto ist es so, 99% der Menschen haben es noch nicht gehabt in Deutschland, selbst wenn die Dunkelziffer, was neuere Studien nahelegen, sagen wir mal sechsmal so hoch ist auf jeden Infizierten, den wir kennen, kommen wahrscheinlich sechs, die wir nicht kennen. Selbst dann wäre es so, dass 99% es noch nicht gehabt haben. Und wir haben somit tatsächlich noch sehr viel vor uns. Ich meine, das klingt, wenn ich das so höre, für mich auch so ein bisschen deprimierend, auch in Bezug auf eine andere Frage, die im Moment sicher nicht die wichtigste Frage ist, aber die, glaube ich, vielen Leuten gerade dämmert. Wenn man diese Zahlen hört, dann muss man sich doch klar machen, wir brauchen in Wahrheit, brauchen wir doch Millionen von Menschen, die das irgendwann mal hinter sich gebracht haben, um sowas wie eine Immunität zu erreichen. Ganz die banale Frage, die ich gerne stellen würde, das dauert Monate, das dauert Jahre, das heißt, den Sommerurlaub, den können wir uns auch von der Backe putzen. Also der Sommerurlaub in klassischer Art und Weise, der wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Das gibt was heißt das klassische Art und Weise? Ja, dass man, sagen wir mal, meinetwegen Freibäder besucht, um ein Beispiel zu nennen. Oder dass es Festivals gibt, dass es Fußballspiele gibt. Wegfliegen? Bitte? Wegfliegen? kann ich mir auch kaum vorstellen. Das ist also für mich nicht darstellbar. Strände? Strände ist auch für mich unvorstellbar. Ostsee? Glaube ich auch nicht. Nordsee auch nicht natürlich? Glaube ich auch nicht. Also Badesee? Auch nicht. Also wenn das ist meine Meinung als Epidemiologe. Okay. Ja. Ich will mal sagen, was hier sagen, was Problem ist. Die schlechteste Möglichkeit, die vor uns läge, wäre folgende. Im Sommer, das wissen wir mittlerweile, wird die Ansteckung nicht ganz weggehen. Wir wissen aus Ecuador beispielsweise, dass selbst bei sehr hohen Temperaturen dort also mittlerweile apokalyptische Umstände sind. Das heißt, es breitet sich auch im Sommer weiter aus. Wenn wir, sagen wir, bei den Zahlen wieder etwas hoch gingen, ungefähr auf dem Niveau wie jetzt, aber auch nicht deutlich runtergingen und bekämen im Herbst eine harte zweite Welle, dann also hätten wir für die Wirtschaft, aber auch für die Menschen eine besonders schwierige Situation. Das muss abgewendet werden. Dafür gibt es Möglichkeiten, da können wir gleich mal drüber reden, wie man das machen könnte. Mhm. Aber wir stehen am Anfang der Aufgabe und nicht am Ende. Der Niemandsland Barcelona Nachrichtenblock vom heutigen Montag, dem 13. April 2020. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Altersheime in Katalonien. Der Notstand in den katalanischen Altenpflegeheimen während der nun schon 6 Wochen andauernden Coronavirus-Krise ist von Anfang an auch ein Problem des Personalmangels gewesen. Pflegekräfte händeringend gesucht. Von den 76.000 Pflegekräften sind 5.096 im Moment krankgeschrieben, in Quarantäne oder virusinfiziert und deshalb arbeitsunfähig. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr in den Heimen und der prekären Lohnsituation und überhaupt der prekären Situation bei den Arbeitsbedingungen ist es zurzeit kaum möglich, neue Pflegekräfte zu bekommen. Wer arbeitet schon für 992 Euro brutto und dann 800 Euro netto an den Orten, wo die Seuche am stärksten wütet? Auch gibt es für den Sektor Altenpflege in Katalonien keine bindenden Tarifverträge. Viele Fachkräfte verlassen den Sektor und suchen Arbeit bzw. haben Arbeit gesucht im Gaststättengewerbe, wo besser bezahlt wird. Das erklärt Jaume Adrober von der Gewerkschaft UGT. Adrober ist der Ansicht, dass das gesamte System der Altenpflege in Katalonien aufgrund der Coronavirus-Krise schon zusammengebrochen ist. Auch Josep Martínez von Comisiones Obreras, der zweiten großen Gewerkschaft, sagt, wer riskiert es schon, sich mit Coronavirus für 800 Euro netto im Monat zu infizieren? Thema Geschrei im Seuchenchaos. Die Corona-Krise scheint für Leute wie Quim Torra der ideale Nährboden zu sein, um sich als Staatsmann zu profilieren. Seine Strategie des permanenten Widerspruchs zu den Maßnahmen der Zentralregierung in Madrid ist alarmierend und erregt sogar schon bei seinen Koalitionspartnern von ERC Unwillen, zumal die Generalitat von Katalonien selbst als Institution auf allen Ebenen seit Ausbruch der Corona-Krise versagt hat. Sowohl das Gesundheitswesen als auch das System der Altenpflege der Generalitat haben sich als ungenügend erwiesen und wären ohne Hilfe der Zentralregierung bereits zusammengebrochen. Als der Präsident Torra am 13. März feierlich erklärte, vom Palau de la Generalitat aus, dass Katalonien sich in die Isolation begebe, verging kein Tag, an dem Torra nicht gegen Madrids Coronavirus-Politik polemisiert hätte. Irgendwann haben ihn dann seine eigenen Leute wohl auf die Unhaltbarkeit seiner Position aufmerksam gemacht, sodass Torra gegenüber dem Radiosender Cadena Ser eine kurze Selbstkritik äußerte. Besonders Esquerra, Republicana, ist sauer auf Torras Angriffe und Vertrauensbrüche, wie Juan Tardá anprangert. genauer gesagt 1.714.000 Atemschutzmasken werden ab morgen an die Benutzer öffentlicher Transportmittel in Katalonien verteilt werden. Zwischen 6 und 9 Uhr am Morgen, beziehungsweise zwischen 9 und 12 Uhr, werden die Masken von Zivilschutzmitgliedern sowie Sicherheitskräften sowohl des Staates als auch der autonomen Region verteilt. Der Ärger ist aber schon hier auch vorprogrammiert und wohl ganz im Sinne der Empörungsideologie des katalanischen Independentismo unter Quim Torra. Denn es soll sich exakt um 1.714.000 Masken handeln, was angeblich eine Beleidigung Kataloniens sei, wegen der Jahreszahl 1714 und so weiter und so weiter. Außerdem seien 171.600 Coronavirus-Tests geliefert worden, erklärte die Regierung. Insgesamt hat Katalonien bereits 7.334.693 Masken bekommen, 351.800 Coronavirus-Tests und 700 Atemgeräte aus Madrid zugeteilt bekommen. Dazu 12 Millionen Einheiten Krankenhausmaterial. Torras Innenkonzier Miquel Buc ließ sich auf einer Pressekonferenz gar nicht mehr beruhigen. Der spanische Staat sei nicht auf der Höhe, rief er erbost. Mit der Geschichte Kataloniens spiele man nicht. Man solle auch keine Lieferungen schicken, die die Stückzahl 1939 aufweisen und so weiter und so weiter. Bürgermeisterin Ada Colau kommentierte hierzu, Bucs Haltung sei typisch für einen Fanatiker. Und sein Independentismo-Kollege von ERC, Herr Rufián, meinte, das klinge doch ganz schön nach der Satire-Sendung Polonia, die hier im katalanischen Fernsehen einmal pro Woche ihre lustigen Sketche über die Politiker loslässt. Man könnte vielleicht lachen und das als paranoiden Scherz eines extravaganten Provinzfürsten abtun, aber in Zeiten, wo die Menschen zu Zehntausenden sterben, kann man sich nur an den Kopf fassen und hoffen, dass solche inkompetenten und grotesken Figuren wie Miquel Buc bald, sehr bald, aus dem öffentlichen Leben verschwinden werden. Nächste Meldung, die Konsequenzen der Pandemie. Aufgrund der Massenseuche und des Alarmzustandes in Spanien wurde vorerst auch die Regionalpolitik bzw. deren wichtigste Vorhaben auf Eis gelegt. Für Katalonien und Barcelona bedeutet das eine Modifizierung sowohl des Regionalhaushaltes als auch des Haushaltes der Stadt Barcelona und natürlich neue Verhandlungen zwischen der Generalitat und Barcelona en Comú. Auch die von PDeCAT und Torra angekündigten Wahlen zur Generalitat wurden vorerst auf einen nicht näher bestimmten Termin nach dem Sommer verschoben. Ebenso verzögert sich das Amtsenthebungsverfahren gegen Torra, weil der oberste Gerichtshof, Supremo, seine Aktivitäten auf Sparflamme runtergeschraubt hat. Dann gibt es dann natürlich auch den sogenannten Dialogtisch, La Mesa de Diálogo, zwischen der Regierung Sánchez und den katalanischen Separatistenparteien über den Independencia-Konflikt. Dieser sogenannte Dialogtisch ist erst einmal auf Eis gelegt. Auch die Indultos, das heißt die Begnadigungen der katalanischen Separatistenführer, die sich in Haft befinden, allen voran Oriol Junqueras, dann Romeva, Cuixart und Kollegen. Der Justizminister Juan Carlos Campo weist darauf hin, dass nicht einmal Anträge auf Begnadigung vorliegen, die von den Inhaftierten gestellt worden seien. Man solle da also keine Gespenster sehen. Auch die Neugruppierung der rechten Separatistenpartei unter Carles Puigdemonts Regie wurde vorerst natürlich eingefroren. Confinamiento-Verstöße, das heißt Verstöße gegen das Ausgehverbot hier in Katalonien. Am Osterwochenende hat die katalanische Polizei Mossos d'Esquadra 28 Personen wegen des Verstoßes gegen das Ausgehverbot verhaftet. Auch wurden 2.976 Strafgeldbescheide aus dem gleichen Grund gegen Personen verhängt, die zwischen Karfreitag und Ostersonntag ihre Aktivitäten trotz des Hausarrests ins Freie verlegt hatten. Der Autoverkehr verzeichnete in Katalonien gegenüber dem Vorjahr 2019 einen Rückgang von 84% während der Osterfeiertage. Wenn das Meer sich blutrot färbt, der Himmel von schwarzen Wolken bedeckt ist und die Vögel aufgehört haben zu singen, weil ihre Kehlen vom Öl verklebt wurden, wenn im Osten mutierte Monster geboren werden, wenn der Winter zum Sommer wird und die Felder verdorren, die Erben des Dritten Reichs wieder mächtiger werden, dann hat das Ende der Zeit begonnen und der Teufel die Schlacht gewonnen. Ende der Sendung empfehle ich wie immer etwas Kinomäßiges, einen Film, den ich mir im Internet angeguckt habe und den ich sehr empfehle. Der Film heißt Unerwünschtes Kino. Was möchtest du denn am liebsten werden? Bäcker. Bäcker? Warum? Bäcker haben immer Brot. Der Ausschluss der jüdischen Filmschaffenden aus der deutschen Produktion führte 1934 zur Herausbildung einer unabhängigen Produktion in Budapest und Wien, das sogenannte Unerwünschte Kino, unerwünscht von den Nationalsozialisten. Der Film heißt Unerwünschtes Kino. Es geht da um das deutsche Exilkino in Wien und Budapest zwischen 1933 und 1938. Als die Nazis 1933 in Deutschland die Macht übernahmen, floh ein bedeutender Teil der Filmschaffenden, meist Juden oder Oppositionelle, ins Ausland. Einige von ihnen trieb es nicht gleich in die USA, sondern zunächst in das Nachbarland Österreich oder auch nach Ungarn, wo die Verhältnisse zumindest für einige Zeit noch etwas besser waren. Große Produktionsunternehmen zu finden war freilich nicht leicht und so entstanden nur etwa 2 Dutzend unabhängiger deutschsprachiger Filme. Tragödien, Komödien und Musikproduktionen, beispielsweise der 1935 in Ungarn produzierte Streifen Ball im Savoy von István Csekely, nach einer gleichnamigen Operette von Paul Abraham. Das Filmarchiv Austria widmete zu Beginn des Jahres diesem unerwünschten Schaffen aus den Jahren 1933 bis 1938 in seinem Wiener Metro-Kino eine Ausstellung mit einer Schau einiger Produktionen. Auf 2 Stockwerken fanden sich Exponate, die die gesellschaftlichen Veränderungen jener Zeit und die Herstellungsbedingungen der präsentierten Filme zeigten und die Biografien der Mitwirkenden beleuchteten. Beeindruckend ist die Menge von behördlichen Dokumenten, etwa Mitarbeiterausweisen und Meldezetteln, sowie persönlichen Gegenständen, die an Einzelschicksale erinnern. Sie wurden in jahrelanger internationaler Recherchearbeit zusammengetragen. Dazu gehört zum Beispiel der Toilettenkoffer von Josef Schmidt. Der bekannte jüdische Sänger floh vor den Nazis nach Österreich, nach dem Anschluss 1938 weiter nach Belgien, dann nach Frankreich und schließlich in die Schweiz, wo er interniert wurde und nach unterlassener medizinischer Versorgung Ende 1942 starb. Unerwünschtes Kino, vertriebene Filmschaffende in Wien und Budapest zwischen 1933 und 1938. Ein empfehlenswerter Film für alle, die an Filmgeschichte interessiert sind und die sich über die Schicksale oppositioneller und jüdischer Filmschaffender während der Nazi-Diktatur dokumentieren wollen. Und mit einem Lied von Josef Schmidt möchte ich mich auch verabschieden aus der heutigen Niemandsland-Sendung. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund, passen Sie gut auf sich auf und überstehen Sie gut, optimistisch und unverzagt die Coronavirus-Krise. Tschüss, agur, adeo, bis nächste Woche.